Abschnitt 13 aus Kriminalistisches Reisebuch von Egon Erwin Kisch. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Die Berliner Polizei und ihre Schaustücke, Teil 1. Vor dem Kriege ließ der Polizeipräsident Jago, da es galt, eine Demonstration zu verhindern, an den Straßenecken anschlagen: die Straße dient dem Verkehr. Eine Demonstration, wollte er damit sagen, sei nicht ein Teil des Verkehrs, und gegen Trupps von Hungerleidern werde seine Polizei vorgehen. Jago warnte Neugierige, auf dass sie bei diesem Einschreiten nicht zu Schaden kämen. Noske war ehrlicher. Für ihn diente die Straße nicht mehr dem Verkehr. Der Verkehr konnte seiner und seiner Freunde Macht nur abträglich sein. Er sperrte die Straße, die zu einer Einschränkung seines Gebietes führen konnte, einfach mit Stacheldraht und stellte weißgardistische Offiziere mit Eierhandgranaten, Maschinengewehren, Revolvern und Flinten davor. Wer weitergeht, wird erschossen. Das war das Manifest von Ebert, Scheidemann, Noske an die neue Republik. Wer weitergeht, wird erschossen. Auf den Pilastern, die vor den Berliner Bahnhöfen zum Besuch der großen Berliner Polizeiausstellung einladen, sollte von Girlanden umschlungen dieses Motto stehen. Die Polizei hat es sich zu eigen gemacht, bevor sie es in den stürmischen Tagen von 1918 und 1919 verkündete. Ursprüngliche Aufgabe der Polizei war der Schutz der Gesellschaft vor Verkehrsunfällen und vor Verbrechen. Längst aber ist sie darüber hinaus zu einer Waffe geworden, angewendet wider alle, die aufzumucken wagen, gegen Willkür des Unternehmers, gegen Dünkel der Bürokraten und gegen Missbrauch der Gesetze. Die Polizei ist ausführendes Organ der Machthaber und schrankenlos wütet sie in ihrem Wirkungsbereich. Es gibt keine ethische Rechtfertigung für die Mittel, deren sie sich bedient. Auch die willfährigsten Staatsphilosophen könnten keine Entschuldigung dafür finden, dass ein Land seine Ordnung aufrechterhält durch eine Armee von Lockspitzeln, die Verbrechen in Vorschlag bringen, um sie für 8 Groschen oder für eine Belobung oder für ein Avancement ihren Auftraggebern zu melden. Es kann keine sittliche Begründung dafür ausgeklügelt werden, dass Hyänen vom Schlage Hamanns mit der Legitimation eines Detektivs den Behörden als wertvolle Mitarbeiter helfen. Es kann nicht glaubhaft gemacht werden, man vermöge Arrestanten von 100 Leuten bewacht, Klammer auf, sogar im Innern des Polizeipräsidiums, wie im Falle Sylt, Klammer zu, nur an der Flucht zu hindern, wenn man sie erschießt. Die Foltermethoden, mit denen man von politischen Häftlingen Geständnisse erpressen will, Klammer auf, zum Beispiel die aus dem Leipziger Checker-Prozess bekannten Verhöre zweiten Grades, Klammer zu, lassen alles hinter sich, was an Instrumenten der mittelalterlichen Inquisition bei der Polizeiausstellung zu dem Zwecke vorgeführt wird, dass das heute im Gegensatz zu den vergangenen Zeiten als human erscheine. In Staaten, wo man Widerstand des Volkes zu fürchten hatte, kann die Polizei keine Selbstherrschaft ausüben. In England schränkt die Habeas Corpus Akte zugunsten der Freiheit des Staatsbürgers die Freiheit der Polizei ein, indem sie eine willkürliche Verhaftung verbietet. Gegen dieses Gesetz ist oft in der Praxis gesündigt und in der Theorie angekämpft worden, und Mirabeau hat schon vor der großen Revolution darauf eine Antwort gegeben, die in ihrer Schärfe gegen Polizeigeist und Polizeibegeisterung gerade in den Tagen, da das Bütteltum zum Feste lädt, Aktualität besitzt. Mirabeau sagte in seinem Aufsatz über Steckbriefe und Staatsgefängnisse: Wenn das alleinige Ziel der Regierung nicht darin besteht, unsere Freiheit und unser Eigentum zu gewährleisten, dann kümmert uns herzlich wenig ihre schöne Polizei, kümmern uns ebenso wenig die Vorzüge einer Gesellschaft, die nur als Vorwand für all die kleinen Ungerechtigkeiten dienen und um deren Willen wir Rechte verlieren sollen, zu deren Erhaltung und Vermehrung wir uns mit unseresgleichen zusammengeschlossen haben. Ob wir durch einen Räuberhauptmann oder durch einen Steuerpächter ausgeplündert werden, deswegen werden wir keine größere Freiheit besitzen. Und im zweiten Falle ist die Kränkung empfindlicher, größer, weil unser Vertrauen verraten wurde, weil uns die Scham bedrückt, unseren Bedrücker bezahlen zu müssen, der von uns selbst seine Macht erhielt, weil jede Notwehr uns dann als Verbrechen verboten ist. Man sehe nur, wie heutzutage die Franzosen von ihren 30 Polizeiinspektoren der Pariser Stadtviertel, von ihren 50 Polizeikommissaren, von ihren Hunderten von Polizeibeamten, von ihrer Unzahl von Polizeispitzeln, von ihrer Legion an Polizeidienern und Hilfsdienern maßlos begeistert sind. Mit einem Wort, begeistert von einem ungeheuren Aufgebot einer höchst verwickelten, herrischen und kostspieligen Polizei, die so viele Schurken loben und so viele Narren bewundern. Dabei ist sie doch einzig und allein zu dem Zweck geschaffen worden, für die Reinigung und die Beleuchtung der Straße zu sorgen, die öffentliche Ruhe aufrechtzuerhalten und ein wachsames Auge auf die Spitzbuben zu haben. Trotzdem ist die Polizei aber eine richtige Inquisitionsbehörde geworden, der alle Bürger unterworfen sind, unter dem Vorwand, man sorge für ihre Sicherheit. Sie kostet dem Staat unermessliche Summen, um höfische Intrigen zu fördern oder in amüsanter Weise die Neugier einiger Herrschaften zu befriedigen. Wenn man, so behaupte ich, unsere Bewunderung für die prächtigen Machenschaften der Polizei sieht, muss man beinahe glauben, man könne überhaupt nur in Paris in Ruhe und Frieden leben, überall sonst in der Welt bringe man sich gegenseitig um. Oder die Bewohner gerade dieser Stadt seien eine Horde von Schwerverbrechern. Aber ganz und gar nicht. In allen Ländern der Welt, so kann man nach Fenelon behaupten, bilden fast alle anständigen Menschen das Volk. Was hätte Mirabeau erst gesagt, wenn er in den Tagen der Polizeiausstellung nach Berlin gekommen wäre und die Stadt gesehen hätte, begeistert von dem ungeheuren Aufgebot einer höchst verwickelten, herrischen und kostspieligen Polizei, die so viele Schurken loben und so viele Narren bewundern. Mit den Geldsummen, die der Erhaltung der Polizeikasernen und der Polizeiheimarbeiter, der Spitzel, kostet, könnte man alle Eigentumsverbrechen in ihren Wurzeln bekämpfen, könnte man die Not, den Antrieb zu den meisten Eigentumsverbrechen bedeutend mildern. Das hypertrophische Anwachsen der polizeilichen Institutionen, das die Ausstellung in Tabellen veranschaulicht, hat keineswegs die Zahl der Verbrechen zu verringern vermocht. Im Gegenteil, die Züchtung von Denunziationen und die Schaffung überhitzter Atmosphären hat nur zur allgemeinen Unsicherheit beigetragen. Der Fortschritt der Kriminalwissenschaft, der in daktyloskopischen Registern, in Systemen der Tatbestandsfotografie, in Reformen des Steckbriefwesens und der Verbrecheralben, in Rekonstruktionen des Tatortes, in Erfindungen zur Spurensicherung, in Dressur von Polizeihunden, in Organisierung von Überfallkommandos und 100 anderen Dingen dem Publikum stolz vor Augen geführt wird, ändert nichts daran, dass weitaus der größte Teil aller Delikte unaufgeklärt bleibt. Lässt man auch nur flüchtig die Bluttaten Revue passieren, welche in der letzten Zeit die Öffentlichkeit erregt haben, so fragt man sich, wer die Bestien waren, die den Pagen Scheppel aus dem Café Vaterland ermordeten, so fragt man sich, wer es war, der den Ernst Straffke in Schöneberg mit Cyankali vergiftete, so fragt man sich, wer im Tegeler Forst den Fememord an Arnold Schwenke beging, so fragt man sich, wer im Wald der schussbereiten Herren von Kähne den jungen Otto Lase erschoss, so fragt man sich, wer am Arnswalder Platz die Elisabeth Stangerski erwürgte und wer all die anderen Morde in Berlin verübte, von denen man in den Zeitungen las, ohne dass diesen Nachrichten die offizielle Siegesmeldung gefolgt wäre, es ist der Polizei gelungen. Von der Provinz ganz zu schweigen, wo Denke in Freiheit wirken konnte, während ein Unschuldiger wegen dieser Massenmorde im Zuchthaus saß und der arme Landstreicher Olivier in den Arrest geworfen wurde, weil er Denke beschuldigte. Wo Hamann jahrzehntelang die Achtung der Polizei genoss, wo man nicht einmal der Tiermenschen habhaft werden konnte, die die Kinder Fese auf dem Weg zum Postamt umgebracht und den Eltern der Kinder deren Geschlechtsteile zugeschickt hatten. Diese Beispiele aus der letzten Zeit ließen sich um Hunderte vermehren, und auch der Rest wäre unaufgeklärt geblieben, hätte nicht der Zufall mitgewirkt oder jemand aus der Bevölkerung die Anzeige gegen den Schuldigen erstattet. Und schließlich werden auch, das weiß sogar das Sprichwort, nur die kleinen Diebe gehängt und die großen laufen frei umher, trotzdem ihre Aktienbetrügereien, Inflationsschwindeleien, Beamtenbestechungen, Häuserschiebungen und Spekulationsgaunereien ziemlich unverschleiert die Presse aller Richtungen füllen. An 100.000 Menschen wurden im Laufe der republikanischen 8 Jahre in den Straßen von Hamburg, Essen, München, Leipzig und anderen Industriestädten erschossen, eingekerkert, misshandelt, verfolgt und vernichtet. Schon die Tatsache, dass die Polizei es wagt, sich zur Schau zu stellen und sich als eine der Volksbegeisterung werte Einrichtung aufzuspielen, obwohl sie ein notwendiges Übel wie Abdecker oder Wanzenjäger darstellt, wäre selbst im absolutistischen Mittelalter, als Sbirren und Folterknechte herrschten, nicht möglich gewesen. Ende von Abschnitt 13. Gelesen von Klaus Missfeld.